drauf. Aus dem Tor 2. Bevor ich in den nächsten. Nun schon am Wein! We'll be right back. Das ist erstklassiges, 100% reines kolumbianisches Kochsalz. Gentlemen, ist Kochstoff. We'll be right back. in my house.